Soll ich den Raum mal verlassen, damit das nicht so heilt? Ich werde mal drüber, okay? Also, Dieter, ich verlange. Ja, an einem heißen Tag im Winter, der Mond stand auf halb drei, traf ich sie auf der Parkbank. Nach einigen Minuten war es so weit, wir hatten lange zu zweit. Wir wollten es nicht hören. Dieter, bitte eine Woche. Das halbe Ohr Dieter, eine Woche. Scheiße. Noch ein Dieter, eine Woche. 5 Jahre später, unser Kind ist jetzt 10, traten wir in die Kirche ein. Seitdem verdienen wir unser Geld aus dem alles von Tische. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Patrick Nuo und meine geile Ische das sehen. Ja, ich gebe dir voll Daumen nicht. Alter, bin ich weiter? Alter, bin ich im Höllenknoll? Patrick, was sagst du dazu? Jo, ist schon nicht schlecht, ne? Muss man mal so sagen. Ich meine, sieht geil aus, ne? Jo, danke, Dieter, danke. Ach, du bist ja. Ich bin Patrick. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde dich auch mitnehmen so. Ja. Geil, geil, danke, Vater. Und was sagt geile Ische dazu? Weiß nicht, ich bin mir unsicher. Ich meine, ich könnte dir bestimmt was beibringen und so. Ich komme ja auch mit Bett mit sie, du musst nicht. Aber ich gebe ja auch ein Ja. Oh, danke, geile Ische. Oh, so, ich würde sagen, wenn ich sie halt weiter nicht, dann schickt sie mal raus jetzt. Okay, ich bin aber weg. Sieht scheiße aus, sieht für mich scheiße aus.